Das dritte Nick Drake-Album Pink Moon erschien im Februar 1972. Verglichen mit den ersten beiden war es sehr kurz und total nackt, was die Instrumentation anging. Nur Gitarre und Stimme, ein einziger Overdub, nämlich Klavier auf dem Titelstück, gleich zu hören. In derselben Woche wie Pink Moon wurden im englischen Melody Maker Paul Simons Solo-Debüt besprochen. Jethro Tull's Thick as a Brick, Neil Young's Harvest, Neuplatten von Ry Cooda, Carly Simon, Al Stewart, also insgesamt keine schlechte Konkurrenz. An Nummer 1 der LP-Hitparade stand Cat Stevens' Tea for the Tillerman, ein sogenannter Labelmate von Nick, also bei derselben Plattenfirma Island, aber wie in einer ganz anderen Liga. Nick Drake machte sich mehr und mehr unsichtbar. Er gab auch jetzt keine Konzerte. Die Leute von der Plattenfirma wussten oft gar nicht, wo er gerade steckte. Er nahm Drogen, dazu jetzt auch noch vermehrt Antidepressiva. Alles wurde immer schlimmer. Er fand sich überhaupt nicht mehr in der Welt zurecht und aus dem zwar zurückhaltenden, aber wachen, gut aussehenden Studenten von Cambridge war binnen 3 Jahren ein Schatten seiner selbst geworden.